schenken, mit dem Herzen denken. Sieh doch mein Herz am rechten Fleck, doch seh ich dann nach unten weg. Das Schwert ist in der linken Brust, der Neider hat es schlecht gewusst. Links